Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kleiner Cast, der Podcast von Kleiner 3. Ja, ich weiß nicht genau, welche Nummer es ist, aber das ist ja auch egal. Ich sitze hier heute zusammen mit der Anne. Hallo. Und mit mir, Luzi. sitze ich zusammen, genau. Hallo Luzi. Und zwar reden wir heute über den neuen Ghostbusters-Film. Yes. Who you gonna call? Ich musste mich gerade schon wieder beherrschen, nicht anfangen zu singen. Es ist krass, oder? Man es hat ist den krass. Song so echt drin. Das ist aber oft passiert es mir dann, dass ich einen falschen Song singe. Wir erinnern uns an die Star Wars Folge Hust. Und deswegen habe ich jetzt mich beherrscht, weil sonst wäre am Ende noch irgendwelcher Quatsch dabei rausgekommen, der so ähnlich klingt. Ist ja auch nicht schlimm. Ja, der neue Ghostbusters-Film kam diesen Sommer 2016 in die Kinos und läuft hoffentlich auch, wenn ihr diese Folge hört, noch in den Kinos. Wenn nicht, dann müsst ihr ihn euch auf einem anderen Wege zu Gemüte führen. Natürlich, wenn er offiziell veröffentlicht wird auf DVD, Blu-ray und was da alles gibt, ja. Und auf iTunes und, I don't know, dem Bezahldienst eurer Wahl. Denn ihr wollt natürlich für diesen fabelhaften Film auch Geld ausgeben und ihn unterstützen. Genau, das ist vielleicht auch schon eine gute Spoilerwarnung, weil wir werden jetzt eben auch nicht spoilerfrei über den Film sprechen. Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass das bei dem Film nicht so ein großes Ding ist. Es ist nicht so schlimm. Es sei denn, man ist da einfach sehr krass eingestellt. Ja. Also ich kenne auch Leute, die sind da sehr strikt, was das angeht. Ja, das stimmt. Aber ich glaube tatsächlich, man kann nicht so wirklich viel bei diesem Film spoilern. Nee. Also es gibt jetzt keine krasse, also vielleicht brauchen wir das Ende nicht im Detail zu erzählen. Ja, nur also, dass ihr das schon mal vorab wisst. Wenn ihr da empfindlich seid, genau. Dann vielleicht erst den Film ansehen, weil da, so viel können wir jetzt schon sagen. Ich glaube, wir empfehlen beide diesen Film uneingeschränkt, aus ganzem Herzen, mit glühender Vagina. Und das sollte mal so ein Gütesiegel werden. Ja. Empfohlen von der glühenden Vagina. Nee, also ich muss auch sagen, das schon mal vorweg. Also ich glaube, ich habe lange nicht mehr so laut und beherzt gelacht im Kino. Ja, ich gelacht, ich weiß nicht, mich rundum gut gefühlt, mitgerissen worden. Also und aber auch. Also ich habe ihn, das war natürlich toll, weil man hier die Möglichkeit dazu hat. Ich habe ihn IMAX 3D gesehen und ich bin auch durchaus sehr empfänglich auch für diese ganzen technischen Spielereien. Und der Film ist, was das angeht, auch top gemacht. Also ich fand das ganz toll, wie er mit Farbe arbeitet. Mhm. Also weil es natürlich dann irgendwie, wenn die ganzen Geister rumfliegen, unheimlich bunt zur Sache geht. Er ist angenehm knallig. Angenehm knallig, gut knallig. Mhm. Also wirklich die richtige Dosis, gut eingesetzt und dann auch mit den ganzen, mit ihren Waffen, mit denen sie die, also diese Strahler-Dinger, mit denen sie die Geister bezwingen. Wenn die dann irgendwie so halb aus dem Bildschirm raus springen oder halt generell einfach so durchs Bild gehen. Also das finde ich super eingesetzt und sehr stimmig und nicht nur so der Sache wegen, sondern einfach auch, um dem Film eben seine Atmosphäre zu geben. Also da schon auch da von mir uneingeschränkte Empfehlung. Genau. Sollten wir kurz mal umreißen, worum es geht? Vielleicht für die, die es noch nicht mitbekommen haben, weil sie die letzten Monate unter einem Stein gewohnt haben. Ich weiß. Die letzten 20 Jahre, meinst du? Ach so, jetzt in Bezug auf den neuen natürlich. Oder in Bezug generell auf das Thema Ghostbusters. In Bezug auf das Thema Ghostbusters, genau. Also das vielleicht auch noch. Das ist ja ein sogenannter Reboot. Das heißt, der Originalfilm war, glaube ich, von 84 der erste. Super erfolgreich. Wie wir aber eben alle wissen, ein komplett männlicher Cast mit Bill Murray, Dan Aykroyd, Ramis, der ja leider nicht mehr lebt und verdammt Eddie something, ich vergesse den Namen das immer, muss so ich schön, gestehen. Ja, der ist. Weil der leider auch nicht so die prominenteste Rolle bekommen hat. Und danach nicht so prominent geworden ist. Das stimmt, das war ja insofern, na gut, die anderen waren halt auch schon vorher durch Saturday Night Live. Ernie Hudson, genau. Ja, Eddie war ja, wahrscheinlich war ich jetzt bei Eddie Murphy gedanklich toll. Egal, jedenfalls spielt er da nicht mit. Aber Genau, und das war sehr, sehr erfolgreich. Und insofern hat man jetzt bei Sony gedacht, da ein Reboot draus zu machen, eben weil auch die Ideen zu einem, also es gibt ja einen ersten Teil, einen zweiten Teil und dann gab es Ideen, einen dritten Teil zu machen, haben sich aber so ziemlich alle alten Cast-Mitglieder eher gegen gewehrt. Und dann war eben die Idee da, okay, dann machen wir das jetzt mit Frauen. Und dieser Film ist nun da mit Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon und Leslie Jones in den Hauptrollen. Ja, das heißt, wer sich dafür so ein bisschen interessiert, merkt dann auch schon, das ist relativ Saturday Night Live lastig, also kommt viel aus dieser Ecke. Also sowohl Kate McKinnon als auch Leslie Jones sind im aktuellen Cast, genau. Oder ja, und Kristen Wiig war sehr lange bei Saturday Night Live. Man sieht es dann auch noch in so Nebenrollen, irgendwie die Assistentin des Bürgermeisters der Stadt ist irgendwie auch eine von Saturday Night Live vom aktuellen Cast. Genau. Und also wer da Spaß dran hat, kann da auch Gesichter wieder entdecken und das verspricht dann natürlich auch schon hohes komödiantisches Können. Und Melissa McCarthy für den Regisseur Paul Feig ja quasi schon Hausmarke. Also sie hat mit ihm, das ist glaube ich der vierte Film, den sie zusammen gemacht haben, nach Bridesmaids, The Heat und Spy. Und das heißt, da stimmt auch schon mal die Chemie sehr gut. Und ich meine, es ist im Prinzip, wenn man sich das anschaut, was im Moment sozusagen an Blockbustern, wollte ich sagen. Auch schön. Ja, ins Kino kommt. Die anderen Buster. Ja, oder was da so in den letzten Jahren gemacht wurde, ist es eigentlich gar nicht überraschend, dass sie auf die Idee kamen, weil so das Thema Reboot und Fortsetzung ist ja immer von irgendwie großen, heutzutage sagt man ja Franchises, irgendwie ist ja im Moment irgendwie. It's a thing. Ja. Indiana Jones irgendwie durfte wieder die Peitsche schwingen oder wir hatten irgendwie Reboot von Star Trek. Und ich meine, es ist dabei auch bei ja doch häufiger schon Thema, dass die Zeiten sich so ein bisschen geändert haben und da ein bisschen mehr Bewusstsein dafür herrscht, vielleicht nicht mehr alles mit weißen Männern zu besetzen. Und Newsflash, es gibt auch noch andere Menschen. Genau. Und und so hat man sich dann auch für diesen Film entschieden und dachte halt auch gerade, weil Paul Feig Feig? Naja, ihr wisst. Ich denke ja immer Feig, aber natürlich wird der auf Englisch dann eher Feig oder sich so. Sich daher schon sehr hervorgetan hat, ein ganz gutes Händchen dafür zu haben. Und vor allem, der ist ja von ihm geschrieben und von Katie Dippold, die ich wiederum natürlich vor allem kenne durch ihre Arbeit. Die hat halt auch für Parks and Recreation geschrieben und das ist ja so mit einer meiner Lieblingsserien. Also auch eine gute Kombi so. Ja. Was also bedeutet, viele Menschen haben bei dieser Nachricht sich gedacht, wow, das klingt ja super, das klingt ja vielversprechend. Leider gibt's aber auch genug, die offensichtlich gedacht haben, jetzt kommt die Welt zu einem Ende. da geht's ja auch mal um die Apokalypse in diesen Filmen. Ne? Für die besteht das eben nicht aus Attacken durch Geister, sondern Frauen in Filmen. Genau, sondern daraus einen Film zu machen, der in der Hauptsache mit Frauen besetzt ist. Und noch dazu einen Film, von dem sie dachten, dieses Thema gehört ihnen. Das finde ich halt so krass. Also auch gerade diese ganzen Kommentare, die dann kamen von wegen, damit ist jetzt meine Kindheit ruiniert und wo ich auch so dachte, Alter, ich bin genauso Ghostbusters-Fan, ich bin auch groß geworden mit diesen Filmen, ja, ich habe die irgendwie, weiß ich nicht wie oft gesehen und bin auch drauf klargekommen, dass da Typen drin waren, aber ich find's trotzdem eine geile Idee, jetzt das mal weiterzudenken. Also wie man wieder merkt, dass die Norm eben da anders reagiert, wenn sie plötzlich nicht mehr die Norm ist. Ja, also wer jetzt noch nicht weiß, worauf wir hier anspielen, der Film hat also eine große Kontroverse ausgelöst, immer noch im Prinzip. Ja, die läuft immer noch. Die läuft immer noch. Es ging von der ersten Ankündigung bis heute, haben alle, die sich positiv geäußert haben, Dan Aykroyd, der ein Screening gesehen hat und gesagt hat, der Film wird super, hat sogar er als sozusagen einer der Originalschauspieler hat irgendwie online aufs Maul bekommen. Das ist so krass. Ja. Wobei das halt noch nichts im Vergleich ist zu dem, was Leslie Jones abgekriegt hat, worauf wir auch nochmal eingehen werden. Mhm. Paul Feig hat irgendwie, hat erzählt, er hat sich das ein Jahr lang oder also von Anfang an hat er sich fast alles durchgelesen, mit immer größerem Entsetzen und Unglauben und bis er dann mal eines Nachts betrunken auf Twitter ausgerastet ist. Ach geil, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, das habe ich irgendwie vor kurzem noch gelesen und dann, weil er immer sich gesagt hat, nein, er will niemanden blocken und das macht er nicht und so ist er nicht und irgendwann hat er halt einfach gemerkt, er hat irgendwie vollkommen der kranke Platz und am nächsten Morgen... Willkommen in unserer Welt, Paul. Ja, genau. Und am nächsten Morgen dachte er sich so, I probably shouldn't have done this. Musste dann aber zugeben, dass es sich immer noch gut anfühlte. Ja. Der auch sehr viel gelernt hat und jetzt tatsächlich mehr auch so Themen wie Hollywood ist zu undivers und zu wenig Frauen in Führungsrollen, sowas jetzt auf einmal anfängt zu thematisieren, wo man auch so denkt, ja gut, you learned the hard way, aber wenigstens hat er es dann auch verstanden. Aber ja, also man kann sagen, dass man wirklich das Gefühl hat, dass an diesem Film sich so eine Art, der ist wie so ein Marker, wie so ein Kulminationspunkt wie Gamergate oder ja. Also es kommt aus derselben Ecke. Das ist also diese ganze Internetblase der Maskus und Gamergater und Neurechten und generell und auch ganz vielen, die sagen würden, sie gehören zu nichts von alledem, sondern sie sind ja nur gute, standhafte Nerds und Sci-Fi-Fans, die sich gegen Political Correctness zur Wehr setzen, weil das ist ja der einzige Grund, warum man einen Film mit Frauen besetzen würde. Yeah. Und ich glaube, man kann wirklich behaupten, das hat diesen Film geschadet, aktiv. Der ist dadurch schlechter bewertet worden, als er ist. Es sind weniger Leute reingegangen. Er hat jetzt auch Boxoffice-mäßig keinen großen Erfolg eingefahren und hat das null verdient. Und wenn ein Film dieser Qualität, wenn der sozusagen in einem anderen Kontext mit anderen Darstellern, dann wäre das alles ganz anders gelaufen. Ja, vor allem mit Darstellern, ne? Ja, natürlich. Weil ich glaube, hätte es jetzt einen Reboot gegeben, eben mit einem männlichen Cast wieder, wo einfach dann neue Leute das spielen, das wäre halt auch ganz anders ausgefallen vom Feedback her. Absolut. Ne? Ja. Ja, aber wie du halt sagst, also was mich ja wirklich daran ärgert, ist einfach, dass er so null verdient hat, weil der Film macht großen Spaß, gerade auch für einen Blockbuster, also wirklich diese Popcorn-Kino-Qualität, die hat der absolut und vor allem es ist ja nicht nur in einem negativen Sinne ein Marker, sondern ich finde es auch einen Marker in einem positiven Sinne, dass wir da plötzlich bestimmte Sachen einfach so zum ersten Mal sehen. Also Frauen, nicht, dass es Frauen in Action-Szenen vorher nicht gegeben hätte, aber so viele auf einmal. Es ist, man muss sie wirklich sozusagen, es wird dann immer gesagt, naja, aber es gab ja Ripley in Alien und das war es dann auch im Wesentlichen, was nicht stimmt. Es gibt schon noch ein paar mehr, aber es sind wirklich nicht sehr viele und nur weil man zwei, drei in der irgendwie die herausstechen in der Sci-Fi-Geschichte oder in der irgendwie Action-Geschichte. Aber das sind ja dann auch gerade mal einzelne Figuren. Das sind einzelne Figuren. Ja, hier haben wir wirklich ein Team und auch gerade dieses ganze Team und wir arbeiten zusammen und das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor, was du eben bei männlichen Konstellationen, so diese Buddy-Movies, ich meine, wie oft hast du die, da gibt es ja, weiß ich nicht, wie viele Varianten davon. Ja. Und in jeglicher sozusagen Quantität, Anzahl von Typen von 2 bis... Genau. 11. Und bei, hint. Und bei Frauen hast du das eben nicht, es sei denn, es ist eben explizit wieder in Anführungszeichen ein Frauenfilm, ne? Und das finde ich halt so toll hier, weil du hast nicht, es geht nicht um Beziehungsquatsch oder Babys kriegen oder nicht oder Herzschmerz, also so diese ganzen Themen, die sonst damit verknüpft werden, wenn eben oft Frauen im Fokus stehen, die natürlich genauso valide sind als Geschichten, aber wenn du das dann wieder so einseitig hast, dann eben auch das ist vor allem halt auch immer unter diesem Label Frauenfilm. Exakt, ja. Und ich habe auch das Gefühl, das ist vielleicht noch was zusätzlich bei diesem Film so viel Verdruss bei den Bewahrern irgendwie der was auch immer männlichen Fankultur hervorgerufen hat, ist, dass dieser Film sich nicht in diese Schublade stecken lässt. Ja. Das auch gar nicht geht. Und man sozusagen anerkennen muss, also so dieses, aber wenn das jetzt kein Frauenfilm ist, was ist denn das dann? It's just a movie. Vielleicht ist es einfach ein Film. Ja. Und es ist einfach dieses Entsetzen darüber, auf einmal in Film, in dem Frauen im Mittelpunkt stehen, einfach so als Film anerkennen zu müssen, dass das quasi schon der Affront ist, ja. dass der sozusagen in dem Spielfeld stattfindet, das über Jahrzehnte hinweg eben Fankulturen gedacht haben, das ist ihr ureigenes Spielfeld. Und da darf dann immer mal so eine Frau nach dem Schlumpfini-Prinzip dabei sein. Yeah. Aber irgendwie, dass sie jetzt sozusagen akzeptieren müssen, dass das einfach nur Figuren sind, die da sind als Wissenschaftler, als Nerds, Wissenschaftlerinnen, Nerds, Actionheldinnen und sonst nichts. Ja. Yeah. Das ist, und das ist aber auch eben genau der Punkt, warum für mich, für dich, nehme ich an, für ganz viele Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die in diesem Film drin waren, das absolut, absolut mindblowing und fantastisch war. Total. Ich kann gar nicht sagen, wann ich mich schon mal so gefühlt habe. In einem Film. Das war so dieses, du kommst halt aus dem Kino raus und denkst so, ja krass, so müssen sich die Männer die ganze Zeit fühlen, wenn sie aus dem Kino kommen. So plötzlich so, oh mein Gott, ich habe hier mich mit mehreren Figuren direkt identifizieren dürfen und einfach die angucken dürfen, ohne dass ihr Geschlecht das Thema ist. So, ne? Ja. Also total das großartig. Aber auch, ja, das ist es. Was ist Thema? Sie sind Wissenschaftlerin, zwei davon explizit, oder drei eigentlich. Aber explizit meine ich, dass sie zwei zusammen ein Buch schon geschrieben haben über das Paranormale und die eine irgendwie versucht hat, dann, das ist Kristen Wiggs Charakter, irgendwie auf so einen seriösen Weg zu gehen und klassische akademische Laufbahn. Genau, und sich von diesem Paranormalen zu distanzieren, weil damit wird man ja nicht ernst genommen. Hm. Aber natürlich kommt alles anders und sie kommt wieder mit ihrer alten Partnerin zusammen und sie beschließen dann, das wieder aufzugreifen, weil sie nämlich tatsächlich feststellen, aus irgendwelchen Gründen ist das steigen die paranormalen Aktivitäten. Und es kommt ja direkt jemand auf sie zu und sagt hier, ich habe einen Geist gesehen, so, oder da war was und das sollte halt von denen untersucht werden, weil das ist ja die andere Sache. Es gibt ja dann nicht viele Expertinnen und Experten, an die er sich wenden könnte und deswegen kommt er dann zu denen. Genau. Und das ist ich finde es halt auch schön, wie es da sozusagen, also ich finde das eh angenehm bei dem Film, dass er so seine so gewisse Referenzen auch gerade an den ersten alten Film hat, aber eben trotzdem was Eigenes draus macht. Mhm. Also es ist nicht einfach nur so Copy-Paste, sag ich mal, übersetzt in heute und mit Frauen, sondern es baut die Sachen geschickt ein und die Schauspielerinnen machen da wirklich so ihr eigenes Ding draus. Also gerade hier Kate McKinnon als Gillian Holtzman, ich liebe sie so unfassbar in dieser Rolle. Ich muss mich schon die ganze Zeit zu beherrschen, nicht von Anfang an einfach nur diesen ganzen Podcast als eine einziges Kate McKinnon Fangirl zu machen irgendwie. Ab jetzt kein Halten mehr. So, die nächste halbe Stunde geht es jetzt um sie. Nein, Scheiße. Genau. Aber gerade sie als wirklich krasseste Tech Genius möchte ich sagen. Ja, sie ist so ein bisschen das Tech Genius, die ganzen Waffen und Fallen und Explosive Devices baut. Dabei einfach auch sehr sehr speziell ist und in ihrer Art, aber das ist auch einfach so total okay. Es ist nicht irgendwie seltsam oder die anderen sind dafür. Nein, sie ist unfassbar cool. Ja. Dass man sofort denkt, oh Gott, ich möchte so sein wie du und ich bin auch verliebt in dich. Aber es ist so eine spezielle Coolness und das fand ich so schön. Einfach so. Nicht einfach dieses klassische hier mit Sonnenbrille irgendwo rumhängen lässig, sondern so, sie macht da ihr eigenes Ding draus. Ja, es ist wahnsinnig individuell. Sie sagt ja auch selber, die Rolle ist somit das, was am nächsten an ihren eigenen, also an ihren tatsächlichen Charakter, an ihrer tatsächlichen Persönlichkeit rankommt, was das offenbar dann ja wahrscheinlich auch erst recht so passend ja. macht, dass du halt wirklich das Gefühl hast, okay, die liebt diese Rolle einfach yeah. wirklich sehr. Und Paul Feig hat auch gesagt, dass ganz vieles, also es gibt dieses eine berühmte, die eine berühmte Szene, die im Vorspiel, glaube ich, im Trailer schon war, und da, das GIF ist auch schon sehr viel rumgegangen, wo sie einfach so so flirty mit einem Auge so wie sagt man, zwinkert. Das war halt auch, das ist alles spontan, also das ist alles nicht irgendwie skriptet oder so, sondern ganz viel war einfach, er lässt die Schauspielerin so machen und das, was dann so an Interaktion passiert einfach. Und ich finde, das merkt man auch. Das merkt man total. Und, und was natürlich auch ganz offensichtlich ist, dass die Figur, oder das heißt auch ganz offensichtlich, und das ist ja das Tolle daran, weil das nicht, also sie ist gay ist Kate McKinnon ja auch. Und sozusagen die erste offiziell. Ja, wahrscheinlich eher das. Die also erste offiziell lesbische Frau beim Saturday Night Live Cast. Und das ist auch ganz klar, dass das Teil dieser Figur ist. Sie irgendwie immer wieder mal auch ja mit der Figur von Kristen Wiig sie so anflirtet, aber gleichzeitig sie nicht der queere Token-Charakter ist. Überhaupt nicht. Es ist Teil ihrer, sie ist diese Figur Gillian Holtzman. Diese Figur Gillian Holtzman ist viele tolle Dinge und unter anderem ist sie lesbisch. Und das ist, und es ist aber auch nicht so ein Thema, weil ja generell sozusagen mit kein, wer mit wem hier stattfindet, weil es darum eben nicht geht. Ich meine, klar, da wird irgendwie ein bisschen darüber, aber auch nur für den Fun-Factor irgendwie, flirtet irgendwie Kristen Wiig mit diesem, mit dem, Kevin. Mit Kevin. Dem, gespielt von Chris Hemsworth. Und auch herrlich. Wunderbar. Wunderbar. Ich glaube, der muss auch so viel Spaß daran gehabt haben, weil er einfach nur eine absolute hohle Nuss ist. irgendwie so. Aber eine gut aussehende hohle Nuss. So. Und sich wunderbar auch über sich selber lustig macht und so über seinen Sexappeal Status und dann eben Kristen Wiig da immer so quasi wie so ein Teenager-Mädchen irgendwie. So kichert und. Ja. Aber auch nicht, also auch nicht wiederum so ins Lächerliche, sondern echt sehr, sehr charmant alles, finde ich. So. Ja, absolut. Aber der Film ist so, was ja oft irgendwie bei so Blockbuster-Comedy, dass die Figuren so mit dieser Fremdscham so sich über sie lustig gemacht wird. Oder so, also Fremdscham induzierend. Und das passiert ja überhaupt nicht. Ja. Sondern es ist eigentlich unheimlich liebevoll gegenüber den Figuren. Ja, das finde ich ja auch eine Weiterentwicklung. Also Paul Feig hat ja eben auch Bridesmaids gemacht, habe ich auch gesehen, fand ich auch sehr lustig. Aber da zum Beispiel fand ich eher schwieriger, wie die Figur eben von Melissa McCarthy angelegt war. Also weil es dann doch wieder sehr auch mit ihrem Gewicht zu tun hatte, so nach dem Motto so. Das ist in Spy auch so. Und das hat mich in Spy auch ein bisschen gestört, auch wenn der auch viele coole Momente hat und sie ist ja trotz allem, es ist cool, dass sie da jeweils so eine super wichtige Rolle, also bei Spy und The Heat noch mehr. Aber das ist auch was in Ghostbusters kein bisschen stattfindet. Genau, das fand ich da einfach sehr toll. So dass irgendwie, dass Melissa McCarthy nicht irgendwie dünn ist, ist kein Thema. Es ist einfach die Figur. Also wirklich, nichts, gar nichts. Ja. Oder? Ja. Nee, es ist großartig. Also ich meine, der Running Gag, selbst dieser Running Gag mit dem, dass sie immer Essen bestellt und das nicht so ist, wie sie das haben möchte, spielt nicht darauf an. Nee. Obwohl wahrscheinlich sonst in jedem anderen Film genau das als Krücke benutzt würde. Also das ist schon interessant. Aber was mich noch interessiert, ich habe zumindest bei einigen Leuten mitgekriegt, dass sie eben das schwierig fanden, also selbst wenn sie den Film sonst gut fanden oder auch die Idee gut fanden, aber das schwierig fanden, dass Chris Hemsworth da eben jetzt als die, so in dem Sinne, die einzige männliche Hauptrolle oder die einzige größere männliche Hauptrolle neben dem Bösen No spoilers, naja, egal. Da jetzt als, ja, als Dumbo irgendwie dargestellt wird. So, ja, so von wegen, es gibt keine positive männliche Figur oder sowas. Mm. Ich finde ihn eigentlich ganz positiv. Also, ich meine, er ist doch immer noch irgendwie offenkundig total Hollywood-Norm schön. Ja. Er ist super. Ich glaube, es gibt kaum was anderes gerade. Ja, er ist super, super trainiert und sexy und schwimmt ja immer noch oben auf. Also das ist halt irgendwie, glaube ich, was die Leute oft übersehen, wenn du sozusagen sagst, ja, hier ist jetzt halt der Mann, der sexy, das sexy Blödchen sozusagen, ne? Wie man irgendwie immer diese Klischee-Rolle hat für die sexy, aber dumme Sekretärin. Ja, im Grunde spielt ja darauf im an. Im Grunde spielt wobei das ja Rolle nicht mal an. beim alten Ghostbusters der Fall war. Also Janine als Sekretärin, ich fand die Rolle cool. Und die war ja auch sexuell selbstbestimmt und sowas alles. Mhm. Also da waren schon tatsächlich so ein paar, also das kann man eben auch sagen, okay, das ist gar nicht mal einfach nur umgedreht worden oder so. Nee, ja, wobei ich mich tatsächlich nicht so gut an die alten Filme erinnere, muss ich zugeben. Also ich habe so einzelne Szenen noch im Kopf, aber nicht so Details oder ich weiß nicht. Ja, aber das eher sozusagen, er wird ja nie in irgendeiner Weise dadurch, er schwimmt immer oben auf, er macht, was er will, ja, er geht nie ans Telefon, aber trotzdem erhält er seinen Job. Also es ist irgendwie, er macht ja doch irgendwie so seine Sache und dann, gut, dann ist er halt irgendwie nicht so clever wie die Wissenschaftlerin, aber ich meine, deswegen ist er doch keine negative Figur. Nee, also vielleicht ist es einfach dieses Ding, so nach dem Motto, ja, jetzt wird er ja objektifiziert und objektifizieren ist ja dann generell scheiße. Also vielleicht ist das auch eher in die Richtung gedacht, ich weiß nicht. Aber ich finde halt, dass das eben, also ich kann diese Kritik auf eine gewisse Weise nachvollziehen und für die Leute, die das jetzt irgendwie als Punkt haben wollen, you do you. Aber ich muss halt sagen, für mich, als ich den Film jetzt gesehen habe, ja, trifft das eben auch nicht so zu, dass ich das so empfinde, dass ich jetzt sage, so, da wird wirklich explizit negativ dargestellt. Sondern es ist wirklich einfach eher ein Spielen mit diesem Stereotyp, aber auf eine sehr bewusste Art und Weise. Und das macht's ja an anderen, macht das ja an, der Film macht das ja an anderen Stellen eben auch. Und deswegen finde ich das in sich nur sehr schlüssig tatsächlich. Ja, zumal, ja. Und davon abgesehen, man merkt wirklich, Chris Hemsworth hat so großen Spaß an diesem. Ja, teilweise habe ich das Gefühl, er muss sich beherrschen, herzerfrischend irgendwie über sich selber zu lachen die ganze Zeit. Genau. Und halt dann auch, dass ja klar ist, da wird dann auch mit diesem Image gespielt. Aber ich finde, da muss auch allen Leuten immer klar sein, dass das sexy Image für einen Mann doch immer noch mal andere Implikationen hat als für eine Frau. Ja, natürlich. Also einfach weil die Erwartungen und ich weiß nicht, das, was sozusagen damit in Verbindung steht, finde ich in der Regel ein bisschen harmloser ist. Ja, bei klar. Frauen. Also die Zuschreibungen von Promiskuität bis zu Intellekt, irgendwie die Zuschreibungen zu Sexbomben sozusagen, sind ja dann doch nochmal deutlich negativer, wenn es um Frauen geht. Und da ist, also ich sage nicht, dass es generell bei Männern gar nicht da ist, aber ich muss sagen, ja, finde ich dann doch immer nochmal einen Ticken harmloser. Ja. Einfach. Und ich sah ihn auch eher in der Tradition, also ich weiß nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel an einen anderen sozusagen humoristischen Sci-Fi-Film denke, Galaxy Quest, wo Sigourney Weaver diese Blondine spielt, die sozusagen auch so ein bisschen diese Blondinenrolle parodiert. Mhm. Und ich weiß nicht, das ist ja, da würde ich das ja auch nicht so negativ sehen, sondern das ist ja sozusagen, das hat ja dieses stark parodistische Moment. Mhm, das stimmt. Ja, genau, das war das, was ich meinte. Also es ist eher so eine so ein Meta-Kommentar diesen Trope so. Ja, ja. Aber das eben, wie gesagt, sehr gelungen. Und ja, ich weiß gar nicht, Story, wollen wir da noch ein bisschen was zu erzählen? Oder fandst du die so für sich? gut. Ich fand sie nicht so das Allerwichtigste daran. Nee, das aber stimmt, das ist ne? ja oft das bei solchen Filmen so. Weil irgendwie die Dynamik zwischen den Figuren ist einfach sozusagen fast das Wichtigste. Die trägt das. Ich meine, die Story ist natürlich schon, es ist ein bisschen lustig, als hätte man das Gefühl, als hätten sie das noch im Nachhinein so angepasst, dass man das Gefühl hat, der Film hat schon so ein paar Seitenhiebe gegen, ich weiß nicht, so eine bestimmte Art, sich als Mann schlecht behandelt zu fühlen. Ich meine, es gibt auch so Seitenhiebe gegen Internet-Trolle oder Internet-Kommentare, was sehr, sehr schön und sehr verständlich ist. Und dann kann ich vielleicht schon mir vorstellen, dass das vielleicht manche Männer nicht so lustig finden. Die können einfach nicht über sich lachen. Ich weiß auch nicht. Das sieht irgendwie so ein bisschen die Selbstironie. Immer diese humorlosen Männer. Ja. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ja. Ja, es ist interessant. Also, und ich meine, ich muss auch gestehen, ich habe sehr gelacht, als sie dann die eine große Attacke direkt in den Schritt, ohne dass sie es vorher abgesprochen haben. Ja, da sind so ein paar Sachen, die sind einfach, da freut man sich irgendwie als Frau und denkt sich, es muss auch mal sein. Und was wir ja vorhin schon angerissen haben, eben gerade auch diese Action-Szenen zu sehen. Also es gibt diesen, hattest du mir auch ja empfohlen, diesen einen schönen Artikel, wo den werden wir auch nochmal verlinken dann, wo dann die Autorin geschrieben hat, wie bedeutsam das für sie war, dass es einfach diese eine Szene gibt, wo Kate McKinnon dann, wo es eigentlich gerade so ziemlich haarige Situation ist, so in einem großen Kampf, eine große Kampfszene, und sie dann sich aber erinnert, dass sie eben noch so ein paar extra Waffen ja entwickelt hat. Also das ist halt auch das Schöne, muss ich sagen, zum alten Film, dass sie nicht diese klassischen Protonenpäckchen nur haben, sondern auch nochmal neue Dinge entwickelt haben. Das mag ich auch. Genau, und dann zieht sie halt los und ballert im Grunde so wie im Wilden Westen, aber so eine durchchoreografierte Szene. Ich werde jetzt schon wieder ganz flatterig, wenn ich nur daran denke, weil... Also ich saß da so im Kino so, yes, wirklich so. Es ist, die Szene ist einfach, das ist sozusagen Action-Kino vom Feinsten. Es hat fast sowas, ich weiß nicht, weil es ja auch so ein bisschen Slow-Mo ist, glaube ich. Und man ist einfach nur, man weiß gar nicht, ich kenne wirklich Reaktionen von Frauen haben angefangen zu weinen. Ich fühlte mich so ein bisschen orgasmisch. Die Sessellehne vom Kinosessel irgendwie festgekrallt und so nach Luft ringend. Und ich hatte wirklich das Gefühl, alle Menschen neben mir, das betrifft sicher nicht nur Frauen, haben so hörbar Luft eingezogen, weil die Szene so gut war. Einfach nur so, wow. Ja, und wo du halt wirklich nochmal gemerkt hast, so, fuck, wir sehen sowas sonst einfach nicht. Ja, und vor allem, sie hatte einfach einen Overall an und das ist das Ding, keine Brüste. Nichts, keine, nichts Sexualisiertes. Nichts, sondern einfach nur, sie ist einfach nur being a badass. A badass, unfassbar cool, einfach tolle Szene. Ja. Und ja, das ist... Ich hatte halt auch nachdem ich aus dem Film raus bin, wirklich so eine Mischung aus Gefühlen, so halt einerseits so, oh mein Gott, wie großartig, ich will ihn sofort nochmal sehen, wie geil ist das denn, warum haben wir das nicht vorher schon haben dürfen, und dann eben gleichzeitig so eine Traurigkeit über, warum haben wir das denn nicht schon vorher haben dürfen? Warum ist es denn immer noch so schwierig? Und warum gönnen uns so viele Menschen das nicht? Warum ist es echt so ein Ding, dann das noch kaputt zu machen? Das ist, das ist doch furchtbar. Ja. Also, und ich meine, und dann muss man sich nochmal klar machen, was jetzt zum Beispiel die Schauspielerin Leslie Jones irgendwie in den letzten Wochen hat aushalten müssen. Sie hat auf Twitter in einer Nacht irgendwie so viel Abuse und rassistische Tweets und Attacken abbekommen, dass sie dann ihren Twitter-Account gelöscht hatte oder vorübergehend gelöscht hatte. Zumindest gesagt hat, sie ist jetzt erstmal raus. Ja. Und das dann auch halt so einen Aufruhr verursacht hat, dass tatsächlich im Zuge dessen dann Milo Yiannopoulos, oder? Ja. Da wurde im Zuge dessen Milo Yiannopoulos und What's His Face, ehemals Ed Nero auf Twitter, von Twitter permanent gebannt wurde, was glaube ich auch das erste Mal ist, dass sowas, also zumindest bei jemanden so, so Prominenten, also prominent in Anführungszeichen, prominent in gewissen Kreisen, das ist halt so ein Typ, der für die neurechte Seite Breitbart, die lustigerweise im Moment überlegt, doch nach Europa zu kommen auch. Ja, so lustig ist das leider gar nicht. Das ist leider nicht besonders lustig. Schreibt der, wo es dann natürlich auch gleich wieder Zensur und was weiß ich. Ja, auch absolut involviert in Gamergate und ja, so weiter. Ja, also der ist halt einfach ein Aufpeitscher erster Güte gewesen, immer noch, aber halt auf Twitter jetzt erstmal raus, was leider natürlich nicht ausreicht und halt auch das natürlich nicht gestoppt hat. Und jetzt ist auch noch die Webseite von Leslie Jones. Ja, genau. Also es gab dann eine große auch Bewegung an Solidarität. Das war natürlich auch schön, dass dann wirklich nochmal gezielt Leute auch von dem, die jetzt natürlich mit dem Film zu tun hatten, aber eben auch Leute, die das eben mitbekommen haben und scheiße finden, weil einfach scheiße ist, sich da ihr solidarisch gegenüber geäußert haben. Dann ist sie ja auch wieder zurückgekommen für eine Weile und dann hat es aber eben leider auch nicht lange gedauert, bis so die nächsten Attacken kamen, bis hin zu ihre Webseite wurde gehackt und dann gab es jetzt, dann wurden ihre privaten Informationen wie Adresse, Führerschein, Nacktfotos da veröffentlicht, plus nochmal wirklich rassistische Wer es nicht weiß, sie ist halt auch die einzige schwarze Schauspielerin in dem Film, also von den vier Hauptfiguren. Und das heißt, da kommt dann irgendwie halt nicht nur die ganze Misogynie, sondern eben bei ihr auch mal noch ganz viel Rassismus hinzu. Und sie muss also wirklich sehr, sehr grausame Sachen abbekommen haben. Und das ist halt einfach, also es schreit eh schon alles zum Himmel und dass dann bei ihr das eben noch mal so potenziert ist, ist halt, das macht mich unfassbar wütend und mich macht halt auch wütend, dass jetzt viele in der Debatte wieder so tun, als wäre sie jetzt dieser erste Fall, wo ganz klar ist, gerade so wie sich Twitter entwickelt hat und gegenüber Online-Harassment auch nicht aktiv wird oder viel zu wenig aktiv wird, sage ich jetzt auch mal aus einer selbst betroffenen Perspektive, ist halt auch einfach mal klar, dass sie jetzt so, also dass auch gerade Women of Color ganz lange schon darauf aufmerksam gemacht haben, wie krass das ist, selbst wenn sie jetzt nicht mal so prominent sind, ja. Ja, und also, zumal halt mit irgendwie mit Gamergate schon und diese Suppe kocht einfach schon sehr lange und man hat einfach auch das Gefühl, sie haben mittlerweile so einen Punkt erreicht, wo sie sich auch irgendwie so das Gefühl haben, sie können einfach machen, was sie wollen, weil ihnen halt auch niemand was entgegensetzt. Ja. Und das einfach ja schon jahrelang irgendwie so passt und sie irgendwie ihre Zirkel haben, wo sie sich gegenseitig da verstärken und aufpeitschen und verabreden, was jetzt gerade, wer jetzt gerade das Target der Stunde ist. Ja. Und das ist halt einfach im Zustand, keine Ahnung. Komplett kaputt. Ja, das ist auf jeden Fall. Und also ich finde, Leslie Jones hat das ja auch wirklich so, das hat mir halt auch echt das Herz gebrochen, um das so zu lesen, weil sie wirklich sagt so, ich habe nur in einem Film mitgespielt, was wollt ihr jetzt hier eigentlich von mir? So, was soll ich das? Ich fand wirklich toll, dass sie auch nicht dann so getan hat, als würde sie das irgendwie so abschmettern können, sondern dass sie öffentlich gemacht hat, das verletzt mich völlig verletzend und fürchterlich ist für sie und dass es wirklich ein Albtraum ist. Ja. Und dass sie auch als Celebrity irgendwie da nicht weniger drunter leidet. Exakt, ja. Und das fand ich aber, ich fand es gut, dass sie das so. Absolut, ich finde das in der Debatte auch super wichtig. Hat. Also ich habe das ja auch schon bei Vorträgen thematisiert, dass ich das sehr schwer finde und schwierig finde, dass auch, weiß ich nicht, so Leute wie Anita Sarkeesian, die ja auch schon ganz lange attackiert wird und ganz krass attackiert wird, auch selbst von Leuten, die sie, die sozusagen jetzt auf der guten Seite sind, sage ich jetzt mal so flapsig, auch so idealisiert wird, so nach dem Motto, ja, super, dass du da immer noch so stark bist und das aushältst, also dass sie auf so eine Weise auf so ein Podest gehoben wird, was ihr dann auch wieder schadet, weil sie dann eben nicht mehr verletzlich menschlich sein darf. Also das ist sehr schwierig und ich finde, insofern finde ich das auch gut, dass das jetzt mit der mit dem Fall von Leslie Jones nochmal so mit in den Fokus der Debatte gerückt werden konnte. Das ist hoffentlich in dem Sinne dann wenigstens dafür auch gut gewesen. Ja, es hat mich dann vor diesem Hintergrund eben auch nochmal frustriert oder auch ein bisschen wütend gemacht, dass ich das Gefühl hatte, der Film kriegt nicht die Aufmerksamkeit. Und ich meine jetzt tatsächlich auch einfach vom Publikum oder vom potenziellen Publikum, die er haben sollte, meiner Meinung nach, und könnte, weil ich tatsächlich es in diesem Fall fast als politisch empfinde, diesen Film zu unterstützen. Mhm. Auch einfach, um zu zeigen, weil ich meine, besonders viel machen, ja, man kann auf Twitter sich aufregen, man kann auf Twitter Leute melden und man kann irgendwie immer wieder versuchen, wenn man in der Position ist, das irgendwie zu thematisieren, was da passiert, kann man das tun. Ja. Aber was anderes, was man tun kann, ist, also weil das hier ist ja nicht, das ist auch Teil eines, ich mag immer nicht diese Kriegsrhetorik, als wenn dann so gesagt wird, oh, Cultural War oder so. Das ist irgendwie so, das finde ich immer so ein bisschen angebracht, aber es ist schon ein sehr, sehr starker Konflikt, der hier jetzt ja auch schon über Jahre ausgefochten wird. Stichwort Gamergate, es ist so ein bisschen ausgelutscht, aber es gibt auch noch genug andere Sachen irgendwie darum, dass Mainstream-Medien oder auch generell oder auch Nerdkultur, also oder Sci-Fi-Spiele und Hollywood insgesamt, okay, ich weiß, ich spanne einen sehr weiten Bogen jetzt, aber es gibt ja genug Beispiele. Es gibt einfach sehr viele Baustellen, an denen Themen wie Diversity und warum sind das irgendwie Whitewashing und können sich einfach im Moment verstärkt Thema werden und auch die Macher und Macherinnen und Kreativen sozusagen, dass das irgendwie auch wahrnehmen und versuchen Dinge Neues und diversere Produkte zu schaffen. Also ich glaube genauso und wie du einen Film eben nicht gucken, also nicht unterstützen kannst und solltest, wenn da eben Whitewashing betrieben wird, sprich ein eigentlich asiatischer Charakter wird von einer weißen Person zum Beispiel gespielt. Da gibt's ja diverse jetzt gerade mit dem Ghost in the Shell, mit Scarlett Johansson zum Beispiel. Diverse Beispiele. Oder eben auch wieder leider sehr aktuell eigentlich hier Transperson wird von einem Mann in Drag gespielt. Oh, so. Also dass man da schon sagen kann, okay, ich gehe bewusst nicht in diesen Film, obwohl mich vielleicht diese Geschichte interessiert oder die Figur, die da repräsentiert wird, was auch immer. Und dann aber gleichzeitig natürlich auch dann die Sachen, die halt gut sind, wie jetzt eben Ghostbusters und auch einfach nicht nur gut, sondern auch wichtig, wirklich, wie du sagst, es ist eine politische Entscheidung, dann gezielt zu unterstützen. Mhm. Also das finde ich schon extrem wichtig. Und der Film ist ja auch, also kann man ja schon mal sagen, wenn dann auf jeden Fall bis ganz zum Schluss drin bleiben, der ist ja auch schon eigentlich so angelegt, dass ein potenzieller dass es weiter Teil kommen sollte. Ja, aber wenn das Geld nicht reingebracht wird, dann kommt es halt auch nicht so dazu. Es ist mittlerweile fragwürdig, ob es einen zweiten Teil geben würde. Ja, und das ist auch wieder, das bricht mir auch das Herz. Das bricht mir auch das Herz. Ich meine, klar, und selbst bei dem Film ist ja noch nicht irgendwie alles perfekt. Nein, also ich meine, es hätte zum Beispiel Slimer ist ja eh so ein Charakter, den ich persönlich, ich habe ja damals sogar die Trickfilmserie geguckt. Ich habe fast nur die Trickfilmserie geguckt, an die erinnere ich mich fast besser als an die Filme. Ja. Und da war Slimer halt so ein netter Sidekick ganz anders integriert als jetzt in den alten Filmen. Mhm. Aber der taucht natürlich da jetzt auch wieder auf und jetzt hat er halt so einen Lady Slimer. Also das fand ich einfach so Panne, ehrlich gesagt. Das ist so wie Mrs. Pac-Man. Mrs. Pac-Man ist ja total diese Mrs. Pac-Man-Effekt. Das war so, oh nee, das muss jetzt nicht sein. Ja, und ich meine, es wurde ja auch im Vorfeld kritisiert, dass irgendwie, als der eine Trailer rauskam, dass irgendwie klar war, dass Leslie Jones als die Woman of Color, ja, dass sie die einzige ist, die keine Wissenschaftlerin ist, mhm, und man hat, sondern die, die so street savvy ist, mhm, und wo man halt erstmal, also gerade so in dieser verkürzten Trailer-Variante so dachte, naja, also das ist jetzt aber auch schon wieder nicht so ein gutes Klischee, mhm, und das war auch was, wo Paul Feig dann irgendwie, also das, die Kritik ist, glaube ich, schon bei ihm angekommen. Er hatte wohl die Rolle erst für Melissa McCarthy vorgesehen, mhm, und hat dann aber irgendwie festgestellt, dass sie schon in so vielen Filmen von ihm immer diese, also zum Beispiel in The Heat ist ja auch so, mhm, dieses Street Savvy und ich sag allen, wo es lang geht, so. Mhm. Und dann wäre irgendwie Leslie Jones zum Casting gekommen und er hatte einfach das Gefühl, sie würde das so super machen. Und da muss man auch sagen, macht sie auch. Also sie sagt ja auch, das ist die ähnlich Rolle ist wie, schon super für. Genau, dass sie sagte, dass, also weil sie auf die Kritik ja auch geantwortet hat und also ist finde ich tricky, aber ich sag mal, in dem Fall kann ich schon verstehen, dass sie jetzt eben sagt, naja, aber das ist halt auch, so mache ich auch Stand-up. Also das, mhm, ist ja einfach sehr nah dran. Es ist schon an auch dem, sehr dann auf sie ja, so ein bisschen, die Rolle passt dann schon sehr gut auf sie. Dann könnte man vielleicht eher sagen, und das finde ich auch durchaus eine berechtigte Kritik, warum ist denn nur eine Woman of Color? Absolut, in dem Film? Also es, ja, ist dann auch schon wieder, ja, dann, ja, sind halt so, dann wird es schon wieder so ein bisschen token. Da hätte man ruhig auch, da hätte man ruhig quasi mit der alten Konstellation drei weiße Typen, ein schwarzer Typ, hätte man brechen können, ja, klar. Ja, ja. Ja, das ist richtig. Und was ich auch noch sehr albern, was ich gelesen habe, es durfte nicht offiziell gesagt werden, dass die Figur von Kate McKinnon, also dass Holtzman gay ist. Und das, okay, perfekt, wurde das dann gefragt in Interviews und dann hat er immer so, na, was denken Sie denn? Ach so. Und dann so, naja, und da kann man jetzt nicht so mit Studiopolitik und so. Also das wollten wohl die Studios nicht. Ach, krass. Obwohl das ja offen, also wirklich so, what? Ja, zumal diese eine, ja, ich weiß nicht, auch lesbische Medienfilmseite Autostraddle, mhm, hatte auch so einen totale natürlich Abfeiern von Kate, mhm, McKinnon und hatte irgendwie auch geschrieben, dass man im Prinzip kann man viele der anderen Figuren durchaus auch als, also es ist nicht so, ja, das, ja, ist nicht so eindeutig, zum Beispiel das Verhältnis zwischen auch zwischen Kirsten Wick und Melissa McCarthy, die irgendwie dieses Buch zusammengeschrieben haben, und man merkt, die kennen sich schon so ganz lange, mhm, und die haben irgendwie so einen sehr, ja, dass sie halt auch am Ende wieder so zusammenfinden. Es geht ja auch ganz viel um dieses, genau, ja, genau, um, ja, dieses, diesmal lasse ich dich nicht im Stich, mhm, und so. Hatte, glaube ich, auch, ich glaube, bei der Mädchenmannschaft hatten sie das auch geschrieben. Mhm. Also so von wegen, eigentlich kann man den Film auch, bei anderen, wenn man mag, ja, kann man den auch komplett queer lesen oder so ein, mhm, bisschen mit einer Auge zugedrückt. Und das finde ich aber irgendwie gesagt auch so toll. Und das geht halt, mhm, auch deswegen, weil jetzt irgendwie kein, wer kriegt wen am Ende, keine Romance da dazwischen funkt. Ja. Ja. Nee, das stimmt. Das ist auf jeden Fall cool. Ja. Ach. Ja, wie gesagt, ich fände es so schön eigentlich, wenn es noch eine Fortsetzung gäbe. Wobei ich auch, also als ich aus dem Kino gegangen bin, noch drüber nachgedacht habe, weil jetzt gibt's ja auch diesen Plan, Ocean's 11 quasi den männlichen Reboot nochmal mit Frauen. So, dann, ja, sitzt Ocean's Ocho ist, glaube ich, gerade irgendwie dieser Arbeitstitel, weil dann sind es nicht 11 Frauen, sondern 8. Ja, weil 11 Frauen wären schon wirklich, ja, viele Frauen. Ich meine, dass die alle Zeit haben überhaupt. Ja, und also das geht nun wirklich nicht. Ja, immerhin ein recht diverser Cast bisher, ne? Ja, das, also, klang schon cool. So Mindy Kaling und Sandra Bullock jetzt, ja, nebeneinander, finde ich auch mal Rihanna gut. Oder so? Genau, Rihanna, ja, genau, war dabei. Das, noch das irgendwie klang schon Awkwafina, eine Hip-Hop-Artist, die ich noch gar nicht kannte, muss ich gestehen. Ich, also, natürlich auch nicht, aber ich kenne mich da auch tatsächlich nicht. Ja. Aber wo ich eben auch drüber nachgedacht habe, so, ja, finde ich erstmal tendenziell gut, because why the hell not? Ja. Andererseits auch interessant, dass das jetzt offenbar eben dieses Ding ist, wir nehmen eben ein erfolgreiches Franchise und machen das dann mal mit Frauen. Ja. Weil ich immer so ein bisschen Angst habe, und das, die Angst habe ich jetzt eben bei Ghostbusters auch, so Also ich musste eben an diese Glasskliff-Theorie denken oder dieses Prinzip. Mhm. Also Glasskliff-Prinzip sagt man ja, wenn eine Frau in einem Unternehmen nur befördert wird, wenn klar ist, das Unternehmen geht eh unter, dann wird sie sozusagen über dieses Cliff geschubst. Mhm. Und dann geopfert. Oder so den Karren aus dem Dreck ziehen oder genau. damit untergehen. Genau. So. Und sonst würde sie halt nie im Leben befördert mhm. werden in diesem Unternehmen. Dass ich so ein bisschen die Angst habe, dass das dann benutzt wird, um eben ein Franchise zwar wiederzubeleben, aber ja. wenn dann klar ist, mit Frauen scheitert es dann, dass dann klar gesagt werden kann, ja, und als dann die Frauen dazugekommen sind, dann war es halt scheiße. So. Ja, oder halt so dieses, oh, das Thema ist jetzt schon so ausgelutscht, dann genau. können wir es auch nochmal mit Frauen machen. Ja. Und dass es eben auch dann sie so wieder ein bisschen aus der Verantwortung nimmt, eher so, ja. Original-Content. Genau, einfach wirklich sich mal neue Geschichten auszudenken. Also ich meine, wenn ich mal überlege, der war jetzt natürlich super erfolgreich, aber eben auch, weil dann doch noch ein Typ im Mittelpunkt stand, sowas wie Mad Max. Hm. Das mit Furiosa in der Hauptrolle hätte auch ganz super funktioniert. So. Für also, mich war Furiosa. Sie war eigentlich auch die Hauptrolle, wenn wir mal ehrlich sind. Ja. Genau. Aber ja, das merkst du halt dann schon noch, dass das so ganz ohne diese, ja, also dass das, wenn es wirklich so komplett auf Frauen setzt, dass das leider immer noch so ein Risiko ist. Und das finde ich verdammt traurig. Das finde ich einfach ja. auch sehr bezeichnend für den Status quo, den wir so haben. Ja. Also, dass du einerseits super erfolgreiche Filme hast, sowas wie Gravity, hattest du zwar auch einen George Clooney irgendwie dabei, aber der ist ja dann auch weggeflogen. Ja, aber. Sorry, ja. Spoiler auch, aber ne, aber es, dass das getragen ist von einer Frau und wo ja auch die ganze Zeit aber versucht wurde. Aber auch damals wurde, bei Gravity ja wohl auch dem erst gesagt wird, was, genau. du willst irgendwie... Der wurde ewig bestuckert, dass er eigentlich einen Mann nehmen soll. Irgendwie ja. komplett 2 Stunden soll man dann nur eine Frau sehen? What? Ja. Im Weltall? Frauen ja. im Weltall Frauen überhaupt? Weltall, ja. Also, und das finde ich schon schwierig. Also, ich hoffe sehr, dass das sozusagen dann in dem Sinne nicht kontraproduktiv wird für das, was man ja eigentlich haben will an Vielfalt, an Geschichten. Aber ja gut, das ist natürlich, das dauert auch noch ein bisschen bis dahin. Und aber es ist interessant und noch mal gucken, ja, was noch so für Projekte in die Richtung sich vielleicht entwickeln. Andererseits sehen wir ja bei einigen Comic-Sachen auch gerade die schöne Entwicklung, dass auch jetzt mittlerweile wieder mehr Frauenfiguren dann in den Fokus rücken. Also so, es ist echt dieses Gefühl von so, okay, es bewegt sich halt was, so ne, mit Babyschritten, mhm. aber man kriegt halt auch einfach mal volle Granate direkt wieder den Backlash ja. in die Fresse, ja. Was dann dazu führt, dass es ja einfach noch schwieriger ist, das dann zu etablieren, anstatt einfach nur zu sagen, okay, das war jetzt mal, wir haben noch mal was ausprobiert. Mhm. Nee. Und ja, deswegen kann man auch nur wieder sagen, Guck diesen Film. was wollte ich noch? Genau, eine Sache, die ich auch noch in dieser ganzen Debatte so erstaunlich finde, ist, dass ich auch das Gefühl habe, was das Ganze noch verstärkt, ist so eine merkwürdige Nostalgie einer bestimmten Generation, zu der wir auch zählen. Mhm. Die Nostalgie, die ich einerseits mit feiere, also wie jetzt gerade in dieser Netflix-Serie Stranger Things, mhm. Zum Beispiel, so ein Beispiel irgendwie, wo halt auch die so Sci-Fi und Horror und der 80er Jahre, 70er, 80er Jahre irgendwie so hat diesen Stil quasi gefeiert wird, mhm. weil die ganze Serie ist eigentlich nur eine einzige große Referenz, was aber wahnsinnig viel Spaß macht und was sehr gut gemacht ist. Ja, aber dass es da so eine Nostalgie, so eine verklärende Nostalgie gibt von der Generation, der jetzt 30, 40-Jährigen, mhm. so, die so vehement ist und irgendwie, ich weiß nicht, wo ich das Gefühl habe, dass es dieses komische, damals war die Welt noch in Ordnung und nicht so kompliziert. Ja, ich glaube, das hängt echt damit zusammen auch, ja. Und deswegen eben auch dieses, ja, damit macht man meine Kindheit kaputt, glaube ich. Und woran das auch, ganz lustiges Detail, Paul Feig hat auch gesagt, dass ihm Mütter geschrieben hätten, weil nun Paul Feig ja davor irgendwie auch schon Filme gemacht hat, die irgendwie R-rated waren, das heißt also eben, also nicht für Kinder sozusagen und weil derb und ja, dass sie ihm geschrieben haben, er möge doch bitte diesen Film auch so familienfreundlich machen wie die Originale. Und man dann so, hä? Wie bitte? Ja, wo die ganze Zeit nur fluchen und rauchen und es gibt irgendwie einen Blowjob und die ganze Zeit geht es nur um sexuelle Anspielung und ja, Bill Murray irgendwie stalkt Sigourney Weaver hinterher. Und das ist halt das Ding. Da findet so eine komische nostalgische Erklärung statt von diesen Filmen. Also ich will damit jetzt gar nicht sagen, dass sie irgendwie... Nee, also es ist halt wie so, ich bin Fan von den alten Filmen, aber ich muss halt auch zugeben, wenn ich die heute gucke, dann wird mir einfach mal klar, wie creepy auch gerade Peter Venkman irgendwie ist. So, mit diesem, das klassische Motiv, du baggerst so lange, bis die Frau einfach nicht mehr kann, so ungefähr, ja. Und dann kriegst du sie auch. Ja, und ja, also das ist halt krass, dass das dann also tatsächlich nicht mehr wahrgenommen wird, offenbar, oder eben ja nicht mehr in der Wahrnehmung irgendwie existiert, dass die Filme durchaus auch ihre Probleme hatten. Ja. Ich meine, es waren halt auch einfach mal Mitte der 80er, insofern waren da bestimmte Debatten einfach noch nicht so weit, aber... Ja, krass, das wusste ich echt nicht. Aber andererseits ist es dann ja, also ich meine, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich nehme mal an, ähnlich, als ich hier die Bilder gesehen habe, wie die dann auf der Premiere waren oder eben auch bei anderen Events, wo dann eben die Schauspielerin da am Start waren und dann hast du halt einfach mal kleine Mädchen in in diesen Outfits, die dann Ghostbuster sein dürfen, das ist so toll. Da läuft mir das Herz über, das ist so schön. Weil du halt eben, das ist ja halt der ähnliche Effekt wie Rey bei Star Wars zu sehen. So, das ist einfach mal jetzt real so. Das passiert. Ja. Und die wachsen damit auf. Ja. Ich bin so glücklich für die. Das macht mich total glücklich, das zu wissen, dass für die dann einfach schon normal sein darf. Ja, hoffentlich. Ja. Also hoffentlich kriegen sie auch genug sozusagen, Nachschub. Erstens genug Nachschub und das sind auch genug erreicht. Also ich meine, ja, es ist ja jetzt schon nicht irgendwie so ein kleiner Indie-Film, den man irgendwo sieht oder so, aber und Star Wars schon gar nicht. Ja, aber oder das ist halt einfach irgendwie, ja, dass genug Mädchen dann auch trotz keine Ahnung, Prinzessin und hier nichts gegen Prinzessin, aber dass sie dann halt trotzdem das Gefühl hat, beides sein dürfen. Dass sie eben das genauso sein können und die Leute ihre Eltern irgendwie nicht das Gefühl geben, dass das irgendwie nicht okay dass wäre. Dass das nicht mädchenhaft wäre. Ja, und wo sie halt wirklich, also das ist jetzt nur so eine Theorie, ich meine, wie gesagt, ich bin selber Fan, aber ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass durchaus damals einige Mädchen und Frauen, als die Originalfilme rauskamen, sich jetzt nicht so angesprochen gefühlt haben vielleicht von diesem Fandom. Mhm. Also die zwar irgendwie das vielleicht auch geguckt haben, aber jetzt nicht so Hardcore-Fans geworden sind und vielleicht deswegen jetzt auch das Gefühl haben, eben, sie haben gar nicht diesen nostalgischen Moment, wenn jetzt so ein Reboot ins Kino kommt, fühlt sich dann auch nicht als Zielgruppe irgendwie angesprochen, was natürlich schade wäre. Ja. Also das ist leider dann wirklich so eine verzerrte Wahrnehmung in dem Sinne. Also, aber ich weiß auch nicht. Das ist ich war sehr traurig, als ich festgestellt habe, okay, der hat jetzt doch gar nicht so viel eingefahren, wie er eigentlich sollte. Ich meine, das ist natürlich auch wieder das klassische Ding, okay, es muss halt leider an Geld gemessen werden. Ja. Es ist halt auch kein Arthouse-Kino, wo du dann irgendwie auch mal weniger einfahren darfst. Hauptsache, du gewinnst irgendwelche Preise so. Ja. Aber es wäre halt echt schade, wenn das jetzt dazu führt, eben so dieses klassische, okay, das funktioniert halt nicht, deswegen machen wir das jetzt nie wieder. So. Ja. Weil das ist ja leider auch ein Mechanismus, den wir nur zu gut kennen. Allerdings. Ja. Ich müsste mal an diesen XKCD-Comic denken mit erstes Panel, so jemand schreibt eine Formel an die Tafel und dann sagt die andere so, you suck at math, und dann die nächste Panel ist halt eine Frau, die was an die Tafel schreibt und das falsch ist, und dann, oh, girls suck at math, so, das ist so dieses klassische Ding, ja. Naja, aber ich will jetzt gar nicht auf so einer deprimierten Note wie enden. Ja, aber das erinnert mich jetzt schon wieder daran, dass es so viele gibt, die im Internet argumentieren, dass es ihnen ja nicht darum geht, dass der Film mit Frauen besetzt ist, weil sie sind ja überhaupt nicht so und das wäre ja gar nicht der Punkt. Sondern was? I don't know, dass der Film schlecht ist, was er nicht ist. Und ich meine, selbst wenn man sagt, okay, mir hat dies und jenes nicht gefallen, lässt sich sozusagen ganz vieles nicht wegargumentieren. Also klar kann einem ein Film immer nicht gefallen, aus welchen Gründen auch immer. Aber man muss eigentlich rational in der Lage sein zu sagen, okay, ich fand ihn jetzt nicht so, aber ich kann nicht bestreiten, dass qualitativ irgendwie. Ich meine, der hat jetzt auch, wenn man sich die Rotten Tomatoes, das insgesamt Ranking eigentlich, glaube ich, 73%, das ist ja so ein Aggregator von sozusagen aus professionellen Kritiken, wo ich auch sagen muss, nachdem ich irgendwie mittlerweile diese Zahlen ganz gut kenne, weil die bei iTunes immer sind und ich öfter mal was über iTunes gucke, wohl ich sagen, wäre das ein Film gewesen, der nicht diese Kontroverse über die Besetzung ausgelöst hätte, dann glaube ich, hätte der seine 80% erreicht. Mhm. Ich glaube ohne weiteres, dass das auch professionelle Kritiker, die halt leider auch sehr oft Männer sind, also FilmkritikerInnen-Business ist da ja leider auch nicht so super divers oder verbesserungswürdig. Ja, ich glaube nicht, dass es sie unbeeinflusst lässt. Und da macht, ich weiß nicht, ich glaube, da ist es dann auch einfach, in so ein Horn zu stoßen, dass das halt online auch einfach gut ankommen wird. Ja. Also ich meine, ich will jetzt nicht nur Clickbaiting vorwerfen, aber ich weiß nicht, das behaupte ich jetzt einfach mal. Also könnt ihr mich gerne für angreifen. Ich habe Filmwissenschaft studiert. Siehst du, aber deswegen lese ich auch echt schon keine Filmkritiken oder Rezensionen mehr, weil ich will mir einfach selber ein Bild machen, so im Zweifelsfall. Ich kann mir dann nachher das da durchlesen und gucken, okay, habe ich das auch so interpretiert oder kriege ich da nochmal neue Blickwinkel, aber ich habe einfach echt keinen Bock mehr, mir von anderen erzählen zu lassen, wie ich das jetzt finden soll. Ja. Aber was ich halt noch dazu sagen wollte, aber diese Kritik, also 73% ist ja gar nicht mal so schlecht. Ist ja auch nicht schlecht, genau. Aber da dann draus zu machen, der Film ist gescheitert, sozusagen, ist halt auch scheiße. So. Ja. Ja, also dass du quasi so bestimmte Hürden einfach haben musst oder nehmen musst, um dann überhaupt akzeptiert zu sein oder als Film funktioniert zu haben, in Anführungszeichen. Ja. Trotzdem, ich will nicht so deprimierend enden, sondern einfach wirklich nochmal festhalten, der Film ist super, macht riesigen Spaß, hat, wie gesagt, glaube ich, einfach echt, mir nochmal gezeigt, so, was so Sachen, wo ich eigentlich nicht wusste, wie sehr ich sie eigentlich vermisse. Ja. Das hat er mir deutlich gemacht. Aha. Und allein dafür bin ich total dankbar. Ja, das stimmt. Ja. Dann enden wir zumindest auf dieser emotionalen, absolut, ergriffenen Note. Ja, und ich glaube, ich muss jetzt sowieso, also ich hatte Kate McKinnon schon auf dem Schirm durch SNL so ein bisschen. Sie macht ja da mal auch die Hillary Clinton ganz großartig. Aber ich glaube, ich muss jetzt echt alles mit ihr angucken. Ich habe mich echt, finde die ganz großartig. Ja. Ja, und genau, das heißt, wir sind jetzt hier am Ende, was aber nicht heißt, dass ihr nicht nochmal uns erzählen dürft, was ihr davon haltet. Habt ihr den Film vielleicht auch gesehen? Habt ihr noch vor, den zu sehen? Habt ihr natürlich. Haben wir euch einfach nicht überzeugt? Ja, das wäre ja komisch jetzt. Genau, kommentiert wie immer, sagt uns Bescheid, wie euch diese Folge gefallen hat. Wir freuen uns ansonsten auch sehr, wenn ihr uns bei iTunes eine positive Bewertung gebt, sozusagen das Rotten Tomatoes. Also wenn ihr da zum Beispiel die 5-Sterne-Bewertung unseres Podcasts macht, dann hilft das dann nämlich nochmal anderen Leuten, unseren Podcast zu finden. Und das wollen wir natürlich ja alle gerne. Ansonsten möchten wir uns schon mal bei dem Mapp bedanken, der immer ganz fleißig unseren Podcast dann produziert. Wir haben noch einen Credit für die Musik. So ja, unsere Titelmusik ist das Stück The Annual New England Xylophone Symposium von Doka Shitero. Ist auch verlinkt auf unserer Seite, ist unter CC-Lizenz. Genau. Und ja, ansonsten bleibt uns nur zu sagen, ich war Anne, du. Ich war Luzi, ich sehe es immer noch. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und macht's gut. Genau, bis zum nächsten Mal.